Es ist Frühling. Hallo, Jule. Hey, Danny. Hallo, Catherine. Jule flippt völlig aus. Sie hat Blumen gefunden. Guck mal, die ersten Blumen. Oh, how nice. Oh, how nice. The first flowers. Yes, it's springtime. Was springt? Nichts springt. Frühling heißt auf Englisch Spring. Spring. Echt? Spring. Nee, so nicht. Spring. Spring, spring. Yes, spring. It's springtime. Und Blumen? Was heißt die ersten Blumen? The first flowers. Oh, my first flowers. Flowers. Yes, Jule and Kay. Guck mal auf die Rubbelkarten, Jule. Da hast du deine First Flowers. Super, alles zum Frühling. Damit können wir dann alles auf Englisch sagen, wenn es draußen wirklich warm wird. Nicht alles, Danny, aber immerhin einiges. Hier, Number One können wir schon. Number One is Flower. Flower. Number Two is Sun. Kann ich auch schon. The sun is shining. Die Sonne scheint. When the sun shines in the summertime. Stop, Kay. It's springtime, not summertime. Sorry. Number three is bird. Number three is bird. Is Kay a bird? A bird! Yes, Kay is a bird. A big bird. Arr, big bird! Number four is nest. Number four is nest. Kay's nest! Kay's Nest kommt im Comic. Hab ich schon gesehen. Hey Danny, was ist los mit euch heute? Frühlingsgefühle. Number five is eggs. Wieso eggs? Weil in einem Nest meistens mehrere Eier liegen. Yes, Jule. One egg, two eggs. Three eggs, four eggs, five eggs. Six eggs, seven eggs, Eight eggs, nine eggs, ten eggs. Kay's eggs. Number six is? Number six is tree. Number six is tree. Number seven is bee. Number seven is bee. Number eight is grass. Number eight is grass. Alle nochmal? Nö, die kann ich. Lieber doch nochmal alle. Dann können wir sie sicher. Okay. David sagt euch noch einmal alle vor. Ihr wiederholt sie dann. Und jetzt bist du dran. Number one is flower. Number one is... Number two is sun. Number two is... Number three is bird. Number three is... Number four is nest. Number four is... Number five is eggs. Number five is... Number six is... Tree. Number six is... Number seven is... Bee. Number seven is... Number eight is... Grass. Number eight is... Thank you, David. Halt! Kann David uns die Aufgabe vorlesen? Welche Aufgabe? Page... Seite 22 und 23. It's springtime. Steht da oben. Ah, page 22 and 23. Yes. Okay. David stellt euch die Seiten vor. Here's David again. It's springtime. Look, is shining. What a nice... Can you see that? Come here. There's a... in the tree. Are there any in the nest? How green that is. Hast du die Aufgabe schon gelöst? Dann kannst du jetzt die richtigen Ergebnisse einsetzen. Jetzt bist du dran. It's springtime. Look, a bee. The sun is shining. What a nice flower. Can you see the bird? Come here. There's a nest in the tree. Are there any eggs in the nest? How green the grass is. Ich habe alle richtig. Ich auch. Ich auch. Kay, du auch? Super. Super. So viel Frühling. Da muss man einfach mal singen. Einen richtigen Frühlingssong. Hier ist er. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Colorful flowers and busy bees. Birds building nests up in the trees. The sun gets warmer every day. The lambs in the fields begin to play. There are so many things for us to see. So step outside and come along with me. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Spring is here. Kay kann den Song schon. Ich will ihn auch können. Kannst du lernen, Jule? Hier, auf Seite 19 im OK-Heft, ist der Text. Und hier ist nochmal die Melodie. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Colorful flowers and busy bees. Birds building nests up in the trees. The sun gets warmer every day. The lambs and the bees begin to play. There are so many things for us to see. So step outside and come along with me. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Spring is here, spring is here. Kannst du uns den Song mal übersetzen? Klar, Jule. Manches können wir schon. Von den Rubbelkarten. Super, dann können wir ja zusammen übersetzen. Spring is here, spring is here. Frühling ist. Der Frühling ist da. Spring's my favorite time of year. Frühling ist meine liebste Jahreszeit. Spring is here, spring is here. Der Frühling ist da, der Frühling ist da. Spring's my favorite time of year. Colorful flowers and busy bees. Bunte Blumen und fleißige Bienen. Birds building nests up in the trees. Vögel bauen Nester oben in den Bäumen. The sun gets warmer every day. Die Sonne wird jeden Tag wärmer. The lambs in the fields begin to play. Die Lämmer auf den Feldern fangen an zu spielen. There are so many things for us to see. Da gibt es so viele Dinge für uns zu sehen. So step outside and come along with me. Deshalb geh nach draußen und komm mit mir mit. Spring is here, spring is here. Der Frühling ist da, der Frühling ist da. Spring's my favorite time of year. Frühling ist meine liebste Jahreszeit. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Colorful flowers and busy bees. Birds building nests up in the trees. The sun gets warmer every day. The lambs in the fields begin to play. There are so many things for us to see. So step outside and come along with me. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Jetzt könnt ihr den Song schon alleine singen. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Colorful flowers and busy bees. Birds building nests up in the trees. The sun gets warmer every day. The lambs in the fields begin to play. There are so many things for us to see. So step outside and come along with me. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Spring is here, spring is here. Spring's my favorite time of year. Super, jetzt kann er kommen, der Frühling. The spring. Stimmt das, dass die Briten lieber im Garten arbeiten als Sport machen? Woher weißt du das denn? Steht in der OK-Zeitschrift. Da hinten, Seite 26 und 27. Gardening steht da drüber. Yes, Danny, that's true. Most British people like gardening more than sports. Stimmt, Danny. Die meisten Briten mögen lieber im Garten arbeiten, als Sport zu treiben. Das verstehe ich nicht. Ich hätte auch keine Lust dazu. Immer Rasen mähen und Unkraut jäten. Rasen mähen mag ich auch nicht. Aber sonst liebe ich es, im Garten zu arbeiten. I like gardening. Warum? I like flowers. I like the sun. I like the birds and the trees. Aber die Arbeit, die ist Gardening. Das ist ein Hobby. Das ist Arbeit, die Spaß macht. Die Gärten sind ja auch schön. Yes, Jule. In Britain, you may find some of the most beautiful gardens in the world. In Großbritannien kannst du einige der schönsten Gärten der Welt finden. Darf ich da auch rein? Ja, kannst du. Steht hier. Richtig. Garden visiting ist auch ein Hobby der Briten. Das heißt so viel wie Gärten besuchen. Die großen und berühmten Gärten und Parks können jederzeit besucht werden. Viele Millionen Menschen sind in Großbritannien jedes Jahr unterwegs zum Garden visiting. Wenn da so Irrgärten drin sind, finde ich das auch cool. Ja, oft sind da auch Irrgärten drin. Mazes heißen die. Da gibt es irgendwo so einen Alice im Wunderland-Irrgarten. Woher weißt du das schon wieder? Okay. Okay. Hey Kay, da fällt mir etwas ein. Wir haben noch was vergessen. Den Okay-Comic. Here it is. Have fun with the Okay-Comic. Good morning, Sam. Hi, Kay. Hello, Sam. Hallo, Kay! Sieh mal da, Jule! Ein Ei! Good morning, Jule and Danny! Good morning, Sam! Hi, Sam! Oh, look! Ein Ei! An egg? Kay! okay? Wieso okay? It's Kay's nest. It's Kay's nest. Kay ist doch ein Papagei. Yes, Kay is a parrot. And Kay does what birds do. Kay tut, was Vögel tun. Wie süß! Süß! Und das Ei? Look here, Danny. That was it in OK in March 2000. See you again in April. Bye-bye. See you. Bye-bye. Goodbye. See you in April. Goodbye.